habe ihn patient. In Sachen Neuordnung des Egos. Es glaubt da jeder, die ihn kennt. Er bucht den Nachtflug einmal täglich. Zur Sicherheit, den haben wir auch. Licht, ja, aber Luxus, vergeblich. Es bleibt beim harten Puls im Bauch. Er weiß, sie macht es heute Nacht. Und dann soll sie Kapitän des Nachtflugs sein. Er fliegt den Wendekreuz der Jungfrau. Doch Land gewinnen beide nicht. Sie trägt ihr definiertes Ego und er nach Hause sein Gesicht. Er weiß, heute Nacht schlägt sie die Schlacht. Und dann soll sie Kapitän des Nachtflugs sein. Und dann wird sie Kapitän des Nachtflugs sein.